Erster Jahwe sprach zu Mose. Zweiter, dies sind Regeln für Aussatz. Wenn ein Kranker rein wird, muss er zum Priester gehen. Dritter, der Priester geht aus dem Lager. Er sieht den Kranken an. Wenn die Krankheit weg ist, ist der Kranke gesund. Vierter, der Priester sagt, bringt zwei lebende Vögel. Bringt auch Zedernholz, roten Stoff und Ysop. Fünfter, der Priester sagt, tötet einen Vogel. Das Blut soll in ein Gefäß mit frischem Wasser fließen. Sechster, der Priester nimmt den lebenden Vogel. Er nimmt auch Zedernholz, roten Stoff und Ysop. Er taucht alles in das Blut des getöteten Vogels. Siebter, er sprengt siebenmal auf den Kranken. So wird der Kranke rein. Den lebenden Vogel lässt er frei fliegen. Achter, der Kranke muss seine Kleider waschen. Er muss alle Haare abscheren und sich baden. Dann ist er rein. Er darf ins Lager gehen. Aber er muss 7 Tage außerhalb seines Zeltes bleiben. Neunter, am 7. Tag muss er alle Haare abscheren. Er muss auch seine Kleider waschen und sich baden. Dann ist er ganz rein. Zehnter, am 8. Tag muss er 3 Lämmer bringen. 2 Lämmer sind ohne Fehler. Ein Lamm ist 1 Jahr alt und weiblich. Er bringt auch Mehl mit Öl und etwas Öl. Elfter, der Priester bringt den Mann und die Gaben zu Jahwe. Das ist am Eingang des Zeltes. Zwölfter, der Priester nimmt ein Lamm und das Öl. Er bringt es als Opfer für Schuld. Er schwingt es vor Jahwe. 13. Man tötet das Lamm an einem heiligen Ort. Das Opfer für Schuld gehört dem Priester. Es ist sehr heilig. 14. Der Priester nimmt etwas Blut vom Opfer. Er streicht es an das rechte Ohr des Mannes. Auch an den rechten Daumen und die rechte große Zehe. 15. Dann nimmt der Priester etwas Öl. Er gießt es auf seine linke Hand. 16. Der Priester taucht seinen rechten Finger in das Öl. Er sprengt 7-mal Öl vor Jahwe. 17. Der Priester streicht etwas vom restlichen Öl. Er streicht es an das rechte Ohr des Mannes. Auch an den rechten Daumen und die rechte große Zehe. Er streicht es über das Blut. 18. Das restliche Öl in seiner Hand tut er auf den Kopf des Mannes. So macht der Priester den Mann rein vor Jahwe. 19. Der Priester bringt ein Opfer für Sünde. Das macht den Mann rein von seiner Unreinheit. Danach tötet er ein Brandopfer. 20. Der Priester bringt das Brandopfer und das Speiseopfer auf den Altar. Wenn der Priester ihn rein gemacht hat, ist der Mann sauber. 21. Wenn der Mann arm ist, kann er nicht so viel bringen. Er nimmt ein Lamm als Schuldopfer. Er bringt auch Mehl mit Öl und etwas Öl. 22. Er bringt auch 2 Turteltauben oder 2 junge Tauben. Eine Taube ist für das Sündopfer. Die andere ist für das Brandopfer. 23. Am 8. Tag bringt er alles zum Priester. Das ist am Eingang des Zeltes vor Jahwe. 24. Der Priester nimmt das Lamm und das Öl. Er schwingt beides vor Jahwe. 25. Mann tötet das Lamm für die Schuld. Der Priester nimmt etwas Blut. Er streicht es an das rechte Ohr des Mannes. Auch an den rechten Daumen und die rechte große Zehe. 26. Der Priester gießt etwas Öl in seine linke Hand. 27. Der Priester sprengt 7-mal Öl vor Jahwe. Er benutzt seinen rechten Finger. 28. Der Priester streicht etwas vom Öl an das rechte Ohr des Mannes. Auch an den rechten Daumen und die rechte große Zehe. Er streicht es über das Blut. 29. Das restliche Öl in seiner Hand tut er auf den Kopf des Mannes. So macht der Priester den Mann rein vor Jahwe. 30. Dann bringt er 1 Turteltaube oder 1 junge Taube. 31. Eine Taube ist ein Sündopfer, die andere ein Brandopfer. Dazu kommt das Speiseopfer. So macht der Priester den Mann rein vor Jahwe. 32. Dies sind die Regeln für einen Mann mit Aussatz. Er ist arm und kann nicht viel bringen. 33. Jahwe sprach zu Mose und Aaron. 34. Ihr kommt ins Land Kanaan. Ich gebe es euch. Wenn ich in einem Haus Aussatz zeige, 35. dann muss der Hausbesitzer zum Priester gehen. Er sagt, in meinem Haus ist etwas wie Aussatz. 36. Der Priester sagt, räumt das Haus leer. Dann geht der Priester hinein, um es zu sehen. So wird nicht alles im Haus unrein. Danach geht der Priester ins Haus. 37. Er sieht die Stellen mit Aussatz. Sie sind an den Wänden. Sie sind grünlich oder rötlich. Sie sehen tiefer aus als die Wand. 38. Der Priester geht aus dem Haus. Er schließt das Haus für 7 Tage. 39. Am 7. Tag kommt der Priester zurück. Er sieht, dass der Aussatz an den Wänden größer geworden ist. 40. Der Priester sagt, reißt die Steine mit Aussatz heraus. Werft sie vor der Stadt an einen unreinen Ort. 41. Man muss das Haus innen abkratzen. Den abgekratzten Lehm wirft man vor der Stadt an einen unreinen Ort. 42. Dann nimmt man neue Steine und setzt sie ein. Man nimmt auch neuen Lehm und verputzt das Haus. 43. Wenn der Aussatz wieder im Haus erscheint, nachdem man die Steine entfernt und das Haus neu verputzt hat, 44. Dann geht der Priester hinein. Wenn der Aussatz größer geworden ist, ist es schlimmer Aussatz. Das Haus ist unrein. 45. Mann muss das Haus abreißen. Die Steine, Balken und der ganze Putz. Man bringt alles vor der Stadt an einen unreinen Ort. 46. Wer das Haus betritt, während es geschlossen ist, ist bis zum Abend unrein. 47. Wer im Haus geschlafen hat, muss seine Kleider waschen. Wer im Haus gegessen hat, muss seine Kleider waschen. 48. Wenn der Priester kommt und sieht, der Aussatz ist nicht größer geworden. Das Haus wurde neu verputzt. Dann erklärt der Priester das Haus für rein. Der Schaden ist weg. 49. Um das Haus reinzumachen, nimmt er 2 Vögel. Er nimmt auch Zedernholz, roten Stoff und Ysop. 50. Er tötet einen Vogel in einem Gefäß. Das Blut fließt über frisches Wasser. 51. Er nimmt Zedernholz, Ysop, roten Stoff und den lebenden Vogel. Er taucht alles in das Blut und das frische Wasser. Er sprengt 7-mal auf das Haus. 52. So macht er das Haus rein. Er benutzt das Blut, das Wasser, den lebenden Vogel, Zedernholz, Ysop und roten Stoff. 53. Den lebenden Vogel lässt er vor der Stadt frei fliegen. So macht er das Haus rein. Dann ist es sauber. 54. Dies sind die Regeln für verschiedene Arten von Aussatz und für Grind. 55. Auch für Aussatz an Kleidern und Häusern. 56. Für Hautflecken, Schorf und weiße Flecken. 57. Diese Regeln zeigen, was unrein oder rein ist. Dies sind die Regeln für Aussatz.